15. Kapitel. Der Inselmann. Von dem Abhang des Berges, der hier steil und felsig war, löste sich ein Kiesel und fiel rasselnd und mehrere Male aufschlagend durch die Bäume. Ich wandte meine Augen nach dieser Richtung und sah eine Gestalt, die mit großer Schnelligkeit hinter den Stamm einer Fichte sprang. Was es war, ein Bär oder ein Mensch oder ein Affe, das konnte ich durchaus nicht sagen. Es schien mir etwas Dunkles und Zottiges zu sein, mehr wusste ich nicht. Aber der Schreck von dieser neuen Erscheinung war so groß, dass ich stehen blieb. Ich war jetzt, so schien es, von beiden Seiten abgeschnitten. Hinter mir die Mörder, vor mir dieses huschende, unbestimmte Wesen. Und auf der Stelle begann ich, die mir bekannten Gefahren den mir Unbekannten vorzuziehen. Sogar Silver schien im Vergleich mit diesem Geschöpf der Wälder weniger schrecklich zu sein, und ich drehte mich auf dem Absatz um, warf einen schnellen Blick über meine Schulter zurück und begann in der Richtung auf die Boote zurückzulaufen. Sofort erschien die Gestalt wieder, machte einen weiten Bogen und begann mir den Weg abzuschneiden. Ich war sehr müde, aber wäre ich auch ganz frisch gewesen, so sah ich doch bald, dass es ein vergebliches Unterfangen für mich war, es an Schnelligkeit mit einem solchen Gegner aufzunehmen. Von Baum zu Baum huschte das Geschöpf mit der Schnelligkeit eines Hirsches. Es lief wie ein Mensch auf zwei Beinen, aber ganz anders als irgendein Mensch, den ich je gesehen hatte, denn es bückte sich dabei beinahe zur Erde. Aber ein Mensch war es, daran konnte ich nicht länger zweifeln. Mir fielen die Geschichten ein, die ich von Menschenfressern gehört hatte. Ich wollte um Hilfe schreien. Aber die bloße Tatsache, dass es ein Mensch war, wenn auch ein Wilder, hatte mich etwas beruhigt, und im gleichen Verhältnis begann meine Furcht vor Silver wieder aufzuleben. Ich stand daher still und sah mich um, ob nicht irgendeine Rettung möglich sei. Und als ich darüber nachdachte, fiel mir plötzlich ein, dass ich ja eine Pistole bei mir hatte. Sobald ich wusste, dass ich nicht wehrlos war, glühte in meinem Herzen auch wieder Mut auf. Ich beschloss es, mit diesem Inselmenschen aufzunehmen, und ging schnell auf ihn los. Er hatte sich inzwischen wieder hinter einem Baumstamm versteckt, aber er musste mich genau beobachtet haben, denn sobald ich mich in seiner Richtung bewegte, erschien er wieder und ging mir einen Schritt entgegen. Dann zögerte er, sprang zurück und ging wieder vorwärts. Und schließlich warf er sich zu meiner Verwunderung und Verwirrung auf die Knie und streckte mir flehend seine gefalteten Hände entgegen. Infolgedessen blieb ich wieder stehen und fragte: »Wer seid ihr?« »Ben Gunn«, antwortete er, und seine Stimme klang heiser und ungeschickt, wie wenn in einem verrosteten Schloss ein Schlüssel herumgedreht wird. »Ich bin der arme Ben Gunn, ja, und ich habe seit 3 Jahren mit keinem Christenmenschen gesprochen.« Ich konnte jetzt sehen, dass er ein Weißer war, wie ich selbst, und seine Gesichtszüge waren sogar hübsch von Natur. Aber seine Haut war an allen bloßen Stellen von der Sonne verbrannt, sogar seine Lippen waren schwarz, und seine blauen Augen sahen ganz sonderbar in diesem dunklen Gesicht aus. So zerlumpt wie er war, hatte ich noch keinen Bettler in der Wirklichkeit oder im Traume gesehen. Er war mit Fetzen von alten Schiffssegeln und Matrosenröcken bekleidet, und dieses außerordentliche Flickwerk wurde durch alle nur denkbaren Befestigungsmittel zusammengehalten: Messingknöpfe, Bindfadenenden und dünne Zweige. Am Leib trug er einen alten Ledergürtel mit einem Messingschloss, und dies war das einzig Solide an seiner ganzen Ausrüstung. 3 Jahre, rief ich. Habt ihr Schiffbruch erlitten? Nein, Mart, sagte er. Maroniert. Ich hatte das Wort schon gehört und wusste, dass es eine furchtbare Strafe bedeutete, die von den Freibeutern ziemlich häufig angewandt wurde. Der Missetäter wird mit etwas Pulver und Schrot an irgendeiner einsamen, öden Insel ausgesetzt. »Vor 3 Jahren wurde ich maroniert«, fuhr er fort, »und hab seitdem von Ziegen und Bären und Austern gelebt. Wo ein Mann ist, sag ich, da kann einer auch leben. Aber, Mart, mein Herz sehnt sich nach christlichem Essen. Hast du nicht zufällig ein Stück Käse bei dir? Nein? Ach, manche lange Nacht habe ich von Käse geträumt, besonders von geröstetem. Und dann wachte ich wieder auf und war hier auf dieser Insel. Wenn ich wieder an Bord kommen kann, sagte ich, sollst du Käse haben, pfundweise, so viel dein Herz begehrt.